Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Zur Zeit der römischen Besetzung gab es in Gallien also zwei Arten von Galliern. Auf der einen Seite diejenigen, die den römischen Frieden anerkannten und versuchten, sich dem Lebensstil der Eroberer anzupassen. Und andererseits die unbesiegbaren, verschrobenen, starrköpfigen, schlemmenden, raufenden und stets zu Späßen aufgelegten Gallier. Prachtexemplare dieser Art lebten in einem kleinen Dorf, das wir gut kennen. Gerade begrüßt Majestix seine besten Krieger. Majestix ist der Häuptling des Stammes. Ein majestätischer, mutiger, argwöhnischer alter Krieger. Von seinen Leuten respektiert, von seinen Feinden gefürchtet. Majestix fürchtet nur ein Ding, dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Doch wie er selbst sagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Sieh da, Asterix und Obelix kommen von der Jagd. Nun, meine Lieben, was gibt's Neues? Pro Mann ein Wildschwein, sonst nichts. Mir hat der kleine Idefix geholfen. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Jagdhund. Ach ja, ja, ja, ich vergaß. Wir haben eine römische Patrouille getroffen. Die spinnen die Römer. Ja. Im römischen Lager Barbarorum meldet sich inzwischen die ramponierte Patrouille zurück. Der Centurio Lacmus ist von ihrem Anblick wenig begeistert. Beim Jupiter, diese Gallier hören nicht auf, uns lächerlich zu machen. Wir müssen eine Lösung finden. Rom wird das nicht länger mitmachen. Da fällt mir was ein. Wie war das noch? Wenn in Gallien der Häuptling eines Stammes Chef von zwei Stämmen werden will, dann fordert er doch einen anderen Häuptling zum Zweikampf heraus. Der Besiegte muss sich mit seinem Stamm dem Sieger unterwerfen. Wenn beide Häuptlinge gleich stark sind, dann haben sie das Recht, sich gegenseitig Strohballen an den Kopf zu werfen. Das nennt man Stichwahl. Wenn man nun einen römisch gesinnten Häuptling an der Spitze des unbeugsamen Stammes hätte, gäbe es keine Probleme mehr. Aber welcher Häuptling ist so blödsinnig, den schrecklichen Majestix herauszufordern, den der Zaubertrank seines Druiden auch noch unbesiegbar macht? Spreizfuß, der Lagerführer von Lacmus, weiß Rat. In Serum ist Augenblicks Häuptling. Der ist bärenstark und den Römern völlig ergeben. Bei Minerva! Lass uns sofort diesen Häuptling aufsuchen! Also machen sich die Römer in einer Sänfte auf den Weg nach Serum, wo Augenblicks den Dorfbewohnern gerade Anweisungen gibt. Bei Jupiter und Teutates, wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr eure Haare abschneiden und eine Toga tragen sollt. Wir sind gallische Römer. Und dann bauen wir ein Aquädukt. Das wird römisch, ob wir es nun brauchen oder nicht. Beim Jupiter, wenn alle Gallier so wären wie der da, dann würden wir römische Gallier werden. Augenblicks. Ave Cäsar. Seid willkommen bei uns, geliebte Eindringlinge. Wir würden gern etwas mit dir besprechen, Augenblicks. Kommt in mein Haus. Mein Haus, vielmehr mein Domus, wird durch eure Anwesenheit geehrt. Ja, schon gut. Also hört zu. Ihr habt doch schon vom Kampf der Häuptlinge gehört. Wir möchten, dass ihr gegen einen Häuptling antretet und dass ihr nach eurem Sieg die Herrschaft über seinen Stamm übernehmt. Nichts leichter als das. Wer ist dieser unglückliche Häuptling? Das wird ein Gemetzel. Majestix. Majestix? Na, das wird ein Gemetzel. Niemand denkt daran, Majestix herauszufordern. Der Zaubertrank des Druiden verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Nun ja, da das Problem der Trank des Druiden ist, müssen wir den Druiden aus dem Weg schaffen. Kein Druide, kein Zaubertrank, kein Zaubertrank, kein Problem. Am nächsten Morgen im Dorf der unbesiegbaren Gallier. Miraculix, der ehrwürdige Druide, macht sich mit einem Umhängebeutel daran, das Dorf zu verlassen. Wo gehst du hin, O Miraculix, unser Druide? Ich gehe in den Wald, um einige Zutaten für den Zaubertrank zu pflücken, Asterix. Mein Vorrat ist aufgebraucht. Ich bin jedes Mal recht beunruhigt, wenn unser Druide allein in den Wald geht. Aber er mag's ja nicht, dass man ihn begleitet. Ich folge ihm heimlich, in einiger Entfernung. Wo gehst du hin, Asterix? Ich folge unserem Druiden. Der Wald ist im Augenblick nicht sicher. Die Römer benehmen sich so hysterisch. Die spinnen die Römer. Hm. Ich begleite dich. Dann liefere ich meinen Hinkelstein eben später ab. Es eilt nicht. Dann lass doch den Hinkelstein im Dorf. Damit ihn die kleinen Jungs stehlen? Im Lager Barbarorum hat der Centurio Lacmus inzwischen einen Stoßtrupp zur Ergreifung des Druiden zusammenstellen lassen. Und die Römer haben Glück. Kaum haben sie sich getarnt und im Wald versteckt, kommt Miraculix direkt auf sie zu. La, la, la, la, la. In dem Wäldchen dort werde ich bestimmt 4-blättrige Kleeblätter finden. Mal sehen. Kein 4-blättriges Kleeblättchen, aber ein Füßchen mit 5 Zehen. Ein Fuß? Das ist die Gelegenheit für die Römer, den Druiden zu schnappen. Doch in diesem Moment... Unser Druide, von Römern umzingelt. Wir müssen ihn retten. Wart, die spreng ich auseinander. Nein! Obelix! Zu spät. Obelix hat bereits den Hinkelstein genommen, auf die Römer geschleudert und Miraculix getroffen. Der geht zu Boden, bewegt sich nicht mehr. Bravo, Obelix, bravo, ein Volltreffer. Aber ich habe doch die Römer verjagt, oder? Triumphierend kehrt der Stoßtrupp ins Römerlager zurück. Sie haben zwar den Druiden nicht gefangen, aber erwischt. Nicht mit einem Speerwurf, aber mit einem Hinkelsteinwurf. Kein menschliches Leben überlebt sowas. Also, der Druide, ja, der ist hin. Ja! Ich hoffe, dass ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber ich bezweifle, dass die Gallier menschliche Wesen sind. Nun gut, wir werden augenblicks benachrichtigen, damit er seinen Gegner herausfordern kann. Asterix und Obelix tragen den bewusstlosen Miraculix inzwischen in ihr Dorf zurück. Dieser kleine Schubser mit dem Hinkelstein hat ihm sicher nichts getan. Bestimmt hat er was Schweres zu Mittag gegessen. Wenn wir im Dorf sind, werde ich ihn zu wecken versuchen. Es war nur ein kleiner Schubser mit dem Hinkelstein, nichts weiter. Da, er kommt zu sich. Sehr robust, unser Druide, besonders sein Kopf. Miraculix, wie fühlst du dich? Danke, gut. Aber wer seid ihr, mein Herr? Ich bin Asterix. Du weißt doch, Asterix. Sehr erfreut. Ihr seht so komisch aus. Ich sehe mit Freuden, dass es dir wieder gut geht. Ich wusste doch, dass so ein Hinkelsteinchen dir nicht anhaben kann. So wirklich, Dicker. Ihr seid zu komisch. Dicker? Was für ein Dicker? Miraculix, alter Gefährte, aber mich erkennst du doch wieder, nicht wahr? Er hat tatsächlich sein Gedächtnis verloren. Und seinen Verstand. Er sieht einen Dicken, wo es hier doch gar keinen gibt. Nicht einmal der Gesang von Trubadix scheint Miraculix die Erinnerung wiederzubringen. Oh nein! Macht weiter, mein lieber Herr. Es ist sehr hübsch. Noch einmal, noch einmal. Er spinnt. Ja, er spinnt. Er spinnt, er spinnt. Er spinnt. Ich hab's ja gesagt. Bring den Druiden in seine Hütte, Obelix. Ich spreche derweil mit unserem Chef. Was sollen wir nur machen, um ihn zu heilen, Asterix? Wenn ich daran denke, dass er sich einen Trank brauen könnte, der ihn sofort gesund machen würde. Der Trank. Der Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Hoffentlich kann er sich noch an das Rezept erinnern. Wenn nicht, werden uns schließlich die Römer besiegen. Sie sind 100-mal stärker als wir und besser bewaffnet. Oh, Miraculix, erinnerst du dich an das Rezept vom Zaubertrank? Zaubertrank? Was für ein Zaubertrank. Das müsst ihr mir zeigen, mein Herr. Scheint interessant zu sein. Aber ja, der Trank, du weißt doch, als ich klein war, bin ich da reingefallen. Bei euch kann man sich gut amüsieren. Alles ist so lustig, so komisch. Juhu! Wir müssen das Dorf unterrichten. Die Lage ist ernst. Also ruft Majestix eine Dorfversammlung zusammen. Gallier und Gallierinnen, die Stunde ist ernst. Unser Druide hat sein Gedächtnis verloren und ist nicht mehr in der Lage, den Zaubertrank zuzubereiten. Das Geheimnis unserer Kraft. Unsere Vorräte sind erschöpft. Wir sind also verwundbar. Wir müssen dieses Missgeschick für uns behalten und können nur hoffen, dass uns keiner herausfordert, bevor unser vielgeliebter Druide geheilt ist. Und denkt immer daran, wir haben nichts zu fürchten, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und der Himmel grollt unseren Freunden. Denn Augenblicks hat von den Römern mittlerweile erfahren, dass Miraculix aus dem Weg geschafft ist. Morgen werde ich meinen Rivalen herausfordern. Ich werde Majestix besiegen, denn ich bin der Stärkere. Und dann werde ich mit Hilfe der Römer auch die anderen Häuptlinge besiegen. Und dann bin ich Chef. Ich werde aus Gallien ein neues Rom machen. Ich lasse Thermen bauen, besteuerte Thermen. Und vierteljährlich müssen die Gallier Steuern zahlen. Bei unseren Freunden geht eine lange Nachtwache zu Ende. Er schläft. Auf jeden Fall ist er guter Laune. Wisst ihr, das Hinkelsteinchen hat ihn nur gekitzelt. Obelix, mein Freund, du gehst mir langsam auf die Nerven. Was ist das? Hört sich an, als ob Trubadix singt. Ich seh mal nach. Augenblix kündigt sein Erscheinen an. Majestix ist nicht gerade begeistert, denn Augenblix gilt als bestechlich, brutal, ehrgeizig und skrupellos. Dann stehen sich die beiden Häuptlinge auf ihren Schilden gegenüber. Ave, Tag. Das ist eine Gipfelkonferenz. Ich komme, um dir eine Herausforderung zum Kampf der Häuptlinge entgegenzuschleudern. Eine Herausforderung? Eine Herausforderung? Ja, aber... Nach dem Gesetz wird der Sieger Häuptling über den Stamm des Besiegten. Der Kampf findet an den nächsten Kalenden statt, den Monatsersten. Höre, Augenblick. Kein Wort mehr! Ich kehre dir den Rücken zu, künftiger Verlierer. Was ist los? Was machen die beiden denn da oben? Aber das ist doch... Miraculix, unser Druide. Schildträger, bringt mich weg. Schnell. Ja, nein, nein, anders herum. Ja, er ist nicht nur so da, Alter. Er freut sich auch auf glänzende Laune. Eine schöne Bescherung. Dieser Kerl ist ebenso stark wie ich. Und unser Druide ist nicht in der Lage, einen Zaubertrank zu brauen. Das Schicksal des ganzen Stammes hängt von diesem Kampf ab. Hoffen wir, dass unser Druide bald gesund wird. Augenblicks besucht das befestigte Lager von Barbarorum. Er lacht sich auch noch kaputt. Ich habe meine Herausforderung ausgesprochen und ich kann sie nur zurücknehmen, indem ich mich Majestix unterwerfe. Ich habe gute Lust dazu, ehe ich mich abmurksen lasse. Anstelle eines aufsässigen Dorfes werden wir dann zwei am Halse haben. Cäsar wird sich freuen. Nein, wir müssen die Zeit nutzen und unsere Patrouillen in den Wald schicken, um den Druiden zu fangen. Zur gleichen Zeit im gallischen Dorf. Miraculix, so begreif mich doch. Du musst einen Zaubertrank zubereiten, der unseren Chef übermenschliche Kräfte verleiht. Ja, wer ist denn dieser Majestix, von dem ihr dauernd redet? Der neben dir. Wir bereiten alles vor. Vielleicht erinnert er sich dann wieder. Obelix, hol die Zutaten und den Suppentopf aus der Hütte von Miraculix. Ja. Der Dicke ist wirklich zu komisch. Asterix, wenn du ihm nicht sagst, dass er aufhören soll, schmeiß ich ihm, ob Druide oder nicht, den Kopf. Ja, so wie du es schon mit dem Hinkelstein gemacht hast, Obelix. Bald darauf steht der große Topf auf einer Feuerstelle. Das Wasser kocht und die Zutaten liegen davor auf dem Rasen. Und was soll ich jetzt machen? Na, wirf die Zutaten in den Topf und bereite einen Zaubertrank. Nein damit! Das ist lustig! Scheint so, als ob er sich an die Formel erinnert. Von diesem Pulver auch etwas? Wenn du willst. Das ist aber lustig, euer Spiel. Los, noch einmal. Obelix, hol einen neuen Suppentopf. Ein wenig später. Ich bin untröstlich, meine Herren, aber diesmal scheint's nicht zu klappen. Das ging daneben. Vielleicht ist jetzt was geworden. Mal nachsehen. Es hat geklappt, es hat doch geklappt. Ich frag mich, ob wir damit was erreichen. Solange genug Suppentöpfe da sind, ist auch Hoffnung da. Im Wald zwischen Barbarorum und dem gallischen Dorf setzt eine neue Patrouille ihr Leben aufs Spiel. Als ein Legionär von dem Suppentopf getroffen wird, geben sie auf. Sie wagen es, meine Legionäre mit nach Fisch riechenden Suppentöpfen zu bewerfen? Ja. Los, weckt diesen Idioten wieder auf und sagt ihm, dass er ab sofort als Freiwilliger bei den Galliern spionieren darf. In der Versuchsküche hat sich an der Feuerstelle inzwischen ein tiefer Krater gebildet. Und endlich einmal bleibt die Explosion aus. Diesmal macht's nicht bumm. Wenn nicht, dann stimmt es vielleicht diesmal. Mal sehen. Man müsste probieren, ob es der Zaubertrank ist. Ja, aber wenn er es nicht ist, vielleicht ist er dann schwer verdaulich. Ich werde kosten. Vielleicht lag es doch an meinem Hinkelstein, dass der Druide so gaga ist. Nein, Obelix, ich bin der Chef. Das Kosten ist meine Sache. Aber wenn du bumm machst, dann wird Augenblicks unser Chef, ohne dass er kämpfen muss. Wenn also jemand kosten muss, dann ein Römer. Ja. Es wird sich doch einer für diesen kleinen Dienst finden. Die Ereignisse spitzen sich zu. Der freiwillige Spion ist unterwegs zum Dorf der Gallier, getarnt in einem hohen Baumstamm, auf dem sich eine Eule niedergelassen hat. Asterix und Obelix sind ebenfalls unterwegs, in der Gegenrichtung. Wir brauchen unbedingt einen Römer, der den Trank unseres Druiden kostet. In dieser Jahreszeit findet man immer welche im Wald. Da ruft uns einer. Wo? Da lang, komm. Oh, eine Eule. Die kann man zwar nicht essen, aber sie ist süß. Ich nehme sie für Idefix zum Spielen mit. Eine Eule und ein Hündchen. Wo gibt's denn sowas? Eigentlich will Asterix schon umkehren. Aber dann verrät sich der Römer, der einfach nicht mehr stillhalten kann. So ein Glück. Asterix und Obelix nehmen einfach den ganzen Baum mit, samt Eule und Römer. Zurück im Dorf bieten sie ihm eine Suppe an, die er wohl oder übel auslöffeln muss. Ganz grün. Wie macht ihr das? Das ist noch nicht der richtige. Wir müssen einen neuen Trank kochen. Oh, das macht mir Spaß hier. Weitere Versuche folgen. Zunächst wird der Römer rot, dann gelb, dann rot-gelb gepunktet, grün-weiß gestreift, gelb-orange kariert. Das Gebräu ist sicher sehr gesund. Es macht Farbe. Blau, Regenbogenfarben. Und dann ist die normale Hautfarbe plötzlich wieder da. Aber dafür schwebt der Spion plötzlich in der Luft auf und davon. Zur Freude der Eule. Soll ich ihn runterholen? Mit einem kleinen Hinkelsteinwurf? Lass, vom Winde verweht. Aber wir müssen uns einen anderen Trank einfallen lassen. Der Wind weht den Römer zufällig genau zum Lager Barbarorum. Dort wird er mit einem Seil festgehalten, um dem Centurio Bericht zu erstatten. Centurio Lacmus, der Druide kann keinen Zaubertrank mehr brauen. Was? Der Druide kann keinen Zaubertrank mehr brauen? Sehr interessant. Ihr könnt ihn wieder loslassen. Die Nacht senkt sich über das Land. Während die Römer schlummern, verbringen die Gallier schlaflose Stunden. Um unseren Druiden zu heilen, brauchen wir einen zweiten. Tolle Idee! Beim Teutates! Ich kenne einen Druiden, der wohnt hier ganz in der Nähe. Ach. Seine Spezialität ist es, Leute zu heilen, die den Verstand verloren haben. Er heißt Amnesix. Und gleich am nächsten Morgen brechen Asterix und Obelix auf. Wir holen Amnesix, den Druiden. Kein Römer ist mehr im Wald zu sehen. Dieser Spion hat ihnen sicher erzählt, dass wir keinen Zaubertrank haben und dass es nicht mehr nötig ist, uns zu beobachten. Reisen macht heutzutage keinen Spaß mehr. Die Straßen sind zu sicher. Nach einem geruhsamen Weg sind sie da. Sie müssen warten, denn viele Leute kommen von weit her, um den Druiden zu sprechen. Ein schüchterner Barbar. Ein Gallier mit einem Schild auf dem Kopf, aus Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Ein anderer, der sich für ein Wildschwein hält. Schließlich sind Asterix und Obelix dran. Der Druide denkt zunächst, dass Obelix unglücklich wäre, weil er so dick ist. Er jedenfalls wäre unglücklich, wenn er so dick wäre. Aber dann hört er, dass es um seinen Freund Miraculix geht. Natürlich ist er sofort bereit, mitzukommen. Auf dem Rückweg kommt es nur zu einer Unterbrechung. Ich bin zu dick! Aber nein, lieber Obelix, du bist nicht zu dick. Das sagst du nur, um mich zu trösten. Schließlich geht es dann doch weiter. Und zu guter Letzt stehen sich die beiden Druiden gegenüber. Hallo, Miraculix. Wer ist denn dieser Vorgartenzwerg? Wirklich, ein Vorgartenzwerg? Ja. Und was für einer? Oh. Besser ein Dicker sein als ein Vorgartenzwerg, nicht wahr, Asterix? Sicher, Obelix, sicher. Lass den Druiden jetzt arbeiten. Der Druide spricht nicht viel. Aber langsam platzt ihm doch der Kragen. Der Elefant soll endlich still sein. Ich kann unter diesen Umständen nicht arbeiten. Obelix, du musst doch sicher den Hinkelstein abliefern. Oh, besser ein Elefant als ein Gartenzwerg. Ein Vorgartenzwerg. Obelix. Dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Der Droide lässt sich von Asterix erklären, wie es zu Miraculix Unfall gekommen ist. Also? Ich glaube nicht, dass das vom Hinkelstein kommt. Jeder sagt, das sei meine Schuld, war doch nur ein ganz kleiner Schubs. Obelix, du Dickkopf! Man muss nicht Droide sein, um zu wissen, dass dein Hinkelstein an allem schuld ist. Dann will der Droide genau wissen, was mit dem Hinkelstein war. Und was macht Obelix? Es war genau so. Obelix lässt einen Hinkelstein auf den Droiden Amnesix fallen. Obelix! Er hat mich doch darum gebeten. Obelix, liefere deine Hinkelsteine ab und lass uns endlich in Ruhe. Na, wenn's so ist, kümmere ich mich um nichts mehr. Seht zu, wie ihr ohne mich fertig werdet. Asterix, der Droide öffnet die Augen. Oh, Droide, geht's gut? Mein Herr. Er erinnert sich an nichts mehr. Dasselbe wie bei Miraculix. Kommt her, mein Herr. Lasst uns zusammen hübsche Tränke brauen. Oh ja, gerne. Ach, da hilft nichts, oh Majestix. Du musst dich auf den Kampf mit Augenblicks vorbereiten. Ich glaube, auf die Droiden können wir uns nicht verlassen. Schade, dass Obelix nicht Chef ist. Seit er als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen ist, hält die Wirkung dauernd an. Das Gesetz verbietet es, dir zu seinen Gunsten abzudanken. Vergessen wir es. Du wirst mich für den Kampf der Häuptlinge trainieren, Asterix. Ja, wir beginnen morgen ganz früh und denk daran. Rohes Fleisch, kein Bier mehr, nur noch Ziegenmilch. Noch vor Sonnenaufgang wird ab jetzt trainiert. Aufstehen, Chef. Wir beginnen unser Training mit einem kleinen Lauf. Ich komme, Asterix. Und aus der Hütte des Chefs kommen vier Mann, die Majestix auf seinem Schild tragen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Vorwärts, etwas strammer beim Teutates. Nein, nein, nein, nein. Das ist nicht die richtige Methode. Ich zeig's dir. Du musst selber laufen. Und jetzt musst du für den Kampf trainieren. Du brauchst einen Gegner. Das mach ich. Tja, ich weiß nicht. Obelix ist ideal für diese Rolle. Ich scheue mich nicht, ihm weh zu tun. Gut, fangen wir an. Bravo, bravo, Obelix. Mit dir zusammen braucht man keinen Römer in Gallien zu fürchten. Ich gebe eben mein Bestes. Oh, Majestix, du hast doch nicht etwa das Gedächtnis verloren? Ich habe nicht nur das Gedächtnis nicht verloren, ich werde auch diese Backpfeife nicht vergessen. Während Majestix fleißig trainiert, bereitet sich sein schrecklicher Gegner, der Häuptling Augenblicks, ebenfalls vor. Der Nächste, bitte. Nächste, bitte. Der Nächste, bitte. Genug für heute, Augenblicks. Du kannst nicht verlieren. Ohne seinen Zaubertrank kann dir dein Gegner nicht standhalten. Ebenso wenig wie die anderen gallischen Häuptlinge. Ich werde sie nach und nach herausfordern. Und dann werde ich allein Chef der Gallier. Aber natürlich, Augenblicks. Dieser Gallier ist zu ehrgeizig. Nach dem Kampf werden wir ihn nach Rom schicken, aber in Ketten. Da wird er andere Gegner finden. In der Zirkusarena. Die Römer errichten auf einer Wiese die Arena für den Kampf der Häuptlinge. Fahrende Barbaren errichten rund um das Stadion ihre Attraktionen. Und endlich ist der große Tag gekommen. Unter dem Duft gerösteter Wildschweine strömt das Volk herbei. Oh Majestix, mein Chef, es ist Zeit. Hebt mich auf meinen Schild, Freunde. Ich werde alles tun, um zu siegen. Beim Teutates. Es lebe der Chef! Es lebe der Chef! Es lebe der Chef! es lebt! Im Dorf bleiben nur die Droiden und, mit schlechtem Gewissen, Obelix. Im Ring stehen sich inzwischen die Konkurrenten gegenüber. Der Kampf zwischen den Häuptlingen wird so lange ausgetragen, bis einer der Kämpfer aufgibt. Die Regeln sind bekannt. Der Verlierer unterwirft sich mit seinem Stamm dem Sieger. Zu meiner Rechten, der gallisch-römische Häuptling Augenblicks. Zu meiner Linken, der Häuptling der Gallier Majestix. Alle Schläge sind erlaubt. Jeder geht in seine Ecke und beim Trompetenstoß beginnt der Kampf. Auf das der Bessere gewinne. Wo ist Obelix? Im Dorf. Er ist traurig, weil er sich für alles verantwortlich fühlt. Hol ihn. Wir brauchen ihn für eventuelle Schlägereien nach dem Kampf. Und während der Kampf läuft, eilt Asterix zurück ins Dorf, in dem Obelix traurig im Hinkelsteinbruch sitzt. Alles meine Schuld. Und bloß wegen einem Schubs mit dem Hinkelstein. Hinkelstein? Vielleicht kann man den Druiden mit einem zweiten Schubs heilen. Ich bin sicher, dass kein Mensch auf diesen Gedanken gekommen wäre. Man muss schon sehr intelligent sein, um darauf zu kommen. Miraculix hat gerade wieder einen tiefen Schluck von dem Gebräu genommen, das die beiden Druiden zusammengeköchelt haben. Da eilt Asterix vorbei. Hast du meinen Freund gesehen, den Dicken? Nein, Asterix, ich habe Obelix nicht gesehen. Asterix? Hast du mich Asterix genannt? Oder bist du ja geheilt? Oh. Obelix! Hast du etwa den Hinkelstein geworfen? Klar, um unseren Druiden zu heilen. Willst du vielleicht schon wieder behaupten, dass ich was falsch gemacht habe? Hör zu. Wir haben keine Zeit, um zu streiten, aber... Anstatt zu streiten, solltet ihr mir lieber unter dem Hinkelstein hervorhelfen. Oh, Toltate, sei gelobt. Unser Druide ist doch gesund. Was heißt doch? Ich hab ihn geheilt. Durch besondere Pflege. Was ist denn zwischen den beiden Schlägen passiert? Ich erklär's dir, oh Miraculix. Asterix erklärt so kurz wie möglich, was vorgefallen ist. Und jetzt muss schnell gehandelt werden. Schnell, leert den Topf, bringt heißes Wasser. Ich will Zaubertrank brauen. Der Kampf hat schon begonnen. Wenn Augenblicks gewinnt, werden wir uns unterwerfen müssen. Nein, nein, nein, Obelix. Ich bin dagegen, dass du von dem Zaubertrank kostest. Oh. Hole lieber Gefäße, damit wir ihn tragen können. Als der Zaubertrank endlich fertig ist, eilen unsere drei Freunde zur Arena. Der Kampf ist bereits seit einer halben Stunde im Gang. Das heißt, gut, dass Majestic so fleißig trainiert hat. Denn seit einer halben Stunde läuft er vor Augenblicks davon. Immer im Kampf. Willst du wohl stillhalten? Obelix, warum schleppst du den Hinkelstein mit? Mir wird ganz schlecht, wenn ich das sehe. Wer weiß, wozu man ihn brauchen kann. Ihr verteilt den Zaubertrank unter unsere Freunde. Ich gehe zu Majestix. Kann ich auch? Nein, nein, nein, nein, Obelix. Du bist als Kind hineingefallen. Oh. Majestix, mein Chef. Was ist? Unser Druide ist wieder gesund. Wir sind kampfbereit. Diese Nachricht verzehnfacht meine Kräfte. Endlich hältst du still. Majestix holt weit aus und schlägt Augenblicks mit einem einzigen Schlag. Ich bin der Schönste. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Sieger. Ich bin der Sieger. Ich behalte nicht nur die Herrschaft über meinen Stamm, sondern übernehme auch noch den von Augenblicks. Einen Augenblick, Gallier. Wir haben noch andere Pläne. Du hast den Kampf gewonnen. Gut. Aber nun wollen wir sehen, ob dein Volk in der Lage ist, die unbesiegbaren römischen Legionen zu schlagen. Wir haben von dir nichts anderes erwartet als Schurkerei, Römer. Wir nehmen an und erwarten dich auf der Wiese. Yeah! Kurz darauf sind die Römer gerüstet. Legionäre, ich werde euch zu einem sicheren und glorreichen Sieg führen. Vorwärts! Formation in Keilform! Die Taktik der Gallier ist zwar weniger kunstvoll als die der Römer. Drängelt nicht so! Seid euch später! Die vier da links bekomme ich! Und auf! Doch umso erfolgreicher. Ich glaube, es ist besser, ich enteile. Unter der Führung des Centurio Lacmus zeigen die Römer eine neue Taktik: den schnellen Rückzug. Halt! Die Schlacht ist beendet. Schon? Aber es hat doch gerade erst angefangen. Kommt, Freunde, lasst uns ein bisschen aufräumen. Ist das dein Hinkelstein, Obelix? Ja, er muss mir während der Schlacht aus der Hand gerutscht sein. Aber da liegt ja jemand drunter. Mal nachsehen. Du bist doch Augenblix. Mein Herr. Augenblix, das Gesetz gibt mir das Recht, die Herrschaft über deinen Stamm zu übernehmen. Aber ich bin großzügig. Ich lasse dich und deine Leute frei. Vergiss aber nicht, dass du Gallier bist und nicht den Römern dienen sollst. Okay. Das Leben hat sich geändert im gallisch-römischen Serum. Seine Einwohner sind zu ihrer ursprünglichen Lebensart zurückgekehrt. Sie sind wieder die alten Schlemmer und Schreihälse. Und sie versäumen nie, den römischen Patrouillen ihre Begleitung anzutragen. Augenblicks wurde der höflichste Häuptling Galliens. Er ist ohne Zweifel der Begründer der französischen Höflichkeit, die damals in der ganzen Welt nachgeahmt wurde. Mein Herr? Amnesix, der reizende Druide, wurde nahezu vollkommen von dem Hinkelsteinschlag geheilt. Er nahm seine Praxis wieder auf. Und alles in allem ist sein Ruf so gut, dass ein paar falsche Rezepte nicht ins Gewicht fallen. Im gallischen Dorf herrscht wieder das alte Leben. Meine Freunde! Um unseren Sieg zu feiern, halten wir ein großes Bankett ab. Weißt du, Asterix, vielleicht hat Amnesix doch recht. Wieso? Ich glaube, ich werde zu dick. Ich muss den Riemen etwas enger schneiden. Wie? Ich werde nur noch Biskuits essen. Vielleicht einen kleinen Happen drauf. Einen kleinen Happen? Was denn für einen kleinen Happen? Ein Wildschwein beim Teutates!